Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 31. Kapitel. Von Ralph Nickleby und Newman Knox und einigen weisen Vorsichtsmaßregeln, von welchen letzteren die Folge lehren wird, ob sie ihren Zweck erfüllten oder nicht. In seliger Unwissenheit, dass sein Neffe so schnell als 4 tüchtige Rosse laufen konnten, heraneilte und dass jeder Augenblick die zwischen ihnen liegende Entfernung verringerte, saß Ralph Nickleby an demselben Morgen wie gewöhnlich beschäftigt in seinem Schreibzimmer, jedoch außerstande, seinen Gedanken zu wehren, bisweilen zu dem Auftritte abzuschweifen, den er am Tage zuvor mit seiner Nichte gehabt. War es der Fall, so murmelte er eine unmutige Verwünschung und richtete seine Aufmerksamkeit mit verdoppelter Anstrengung auf seine Ziffern. Allein seine Unruhe und Zerstreutheit verwirrte aber und abermals seine Berechnungen. Er legte endlich die Feder nieder und lehnte auf seinem Stuhle zurück, wie um sich der aufdringlichen Gedankenrichtung eine Zeit lang vollkommen zu überlassen und sie dann umso gewisser gänzlich aufzugeben. »Ich bin der Mann nicht, mich durch ein hübsches Gesicht bewegen zu lassen«, murmelte er stirnrunzelnd vor sich hin. »Ein grinsender Schädel liegt unter ihm, und Leute wie ich, welche tiefer blicken, wissen das und werden nicht bestochen durch eine gleißende Oberfläche. Und doch hab ich die Dirne fast lieb, oder würde sie doch lieb haben, wenn sie weniger stolz und äffisch erzogen. Ich nehme sie zu mir, wenn der Bursch ersäuft oder gehangen und die Mutter tot wäre. Wünsche von ganzer Seele, dass sie es sein möchten.« So tödlichen Hass Ralph gegen Nicholas empfand, wie grenzenlos er die arme Mrs. Nickleby verachtete und wie schändlich er sich gegen Käthchen benommen hatte, noch benahm und sich fortwährend benommen haben würde, wenn sein Nutzen dabei in das Spiel gekommen wäre, er empfand und dachte, sonderbar genug, in diesem Augenblicke einigermaßen menschlich, milde und teilnehmend. Er stellte sich vor, wie es in seinem Hause aussehen würde, wenn Käthchen darin waltete, dachte sie sich in dem leeren Sessel ihm gegenüber, blickte sie an, hörte sie reden, empfand wieder auf seinem Arme den zarten Druck ihrer zitternden Hand, füllte seine prachtvollen Zimmer mit den 100 stummen Zeugen weiblicher Anwesenheit und Beschäftigungen, dachte dann wieder seines einsamen Herdes und schweigenden traurigen Prunks, und der reiche Mann fühlte sich in dem einen, ob auch durch selbstsüchtige Gedanken verdunkelten Lichtblicke seiner besseren Natur, Freund und kinderlos und allein. Das Gold verlor auf den kurzen Moment in seinen Augen den Glanz, denn er empfand eine Ahnung zahlloser Schätze des Herzens, die mit dem schimmernden Metall nicht zu erkaufen standen. Ein gar geringes reichte indes bei einem solchen Manne hin, Gedanken und Empfindungen dieser Art aus seinem Inneren zu verbannen. Er blickte zerstreut über den Hof nach dem Fenster des anderen Schreibzimmers hin und bemerkte plötzlich, dass er von Newman Knox genau beobachtet wurde, der sich, indem seine rote Nase die Glasscheibe fast berührte, offenbar nur den Schein zu geben suchte, als ob er eine Feder korrigierte. Ralph setzte sich sogleich wieder wie zum Schreiben zurecht. Seine Gedanken hatten plötzlich eine ganz andere Richtung genommen. Newmans Gesicht verschwand, er klingelte, Newman trat gleich darauf ein und er blickte ihn verstohlen an, als ob er eine Art Furcht empfände, in seinen Mienen zu lesen, dass er des Geschäftsgebers Gedanken erraten. In Newmans Gesicht lag jedoch kein Ausdruck, weder des Forschens noch Wissens. Wenn es möglich ist, sich einen Mann mit 2 weit offen stehenden Augen nach durchaus keiner Richtung hinschauend und gar nicht sehend zu denken, so war Knox der Mann, während Ralph ihn anblickte. »Was gibt's?« fuhr Ralph grämlich auf. »Ich glaubte, Sie hätten geklingelt«, sagte Newman, die Augen plötzlich mit Ausdruck auf ihn heftend, drehte sich um und humpelte nach der Tür. »Halt!« rief ihm Ralph nach. Newman stand still, ohne im Mindesten aus der Fassung zu geraten. »Ich klingelte, weiß es. Wenn das ist, warum wollen Sie hinausgehen? Ich glaubte, Sie hätten geklingelt, um zu sagen, dass Sie nicht geklingelt. Sie machen es oft so.« »Wie können Sie sich unterstehen, nach mir hinüber zu gaffen, zu spionieren?« »Gaffen? Nach Ihnen?« begnügte sich Knox zu erwidern. »Nehmen Sie sich in Acht. Lassen Sie sich ja nicht angetrunken betreffen in meinem Hause. Sehen Sie dieses Paket hier? Es ist groß genug. Gehen Sie damit in die City, nach Cross Broad Street, geschwind. Haben Sie gehört?« Newman nickte, ging hinaus, kehrte gleich darauf mit seinem Hute zurück, zog wirklich oder bloß scheinbar sorgfältig seine fingerlosen Handschuhe an, setzte seinen Hut auf, als wenn derselbe ein nagelneuer von bester Qualität gewesen wäre, behielt bei dem allen Ralph Nickleby fest im Auge, nahm endlich sein Paket unter den Arm und ging. Er eilte, seinen Auftrag auszurichten und gestattete sich auf dem Hinwege nur in ein einziges Gasthaus auf eine halbe Minute hineinzutreten. Als er jedoch wieder heimkehrte, wurde er plötzlich zuerst unschlüssig und entschied sich sodann bald, Miss La Creevy einen Besuch abzustatten. Er klopfte hastig an der Tür. Die öffnende Magd erschrak vor seinem Anblicke, er sagte nur das einzige Wörtchen »Nax«, als wenn es ein magisches wäre, bei dessen Tone Riegel und Schlösser sich auftäten, schoss an ihr vorüber, eilte vor der kleinen Malerin Zimmer, klopfte und trat hastig hinein. »Was steht zu Befehl, Sir?« fragte Miss La Creevy in einiger Verwirrung. »Sie haben mich vergessen«, antwortete er mit einer Kopfneigung. »Ich wundere mich darüber, dass sich niemand meiner mehr erinnert, der mich in einer früheren Zeit gekannt hat, ist natürlich genug, aber nur wenige vergessen mich jetzt, die mich nur ein einziges Mal gesehen haben.« Er blickte bei diesen Worten auf seinen schäbigen Anzug und seine gichtischen Glieder und wiegte leise den Kopf hin und her. »Ich muss gestehen, dass ich Sie im ersten Augenblick nicht erkannte«, sagte Miss La Creevy aufstehend und ihm entgegentretend. »Ich schäme mich vor mir selber, denn Sie sind eine grundgute Seele, Mr. Knox. Setzen Sie sich und erzählen Sie mir, wie es Miss Nickleby geht. Die Arme, ich habe sie seit vielen Wochen nicht gesehen.« »Wie kommt das?« fragte Newman. »Ich bin verreist gewesen, zum ersten Male seit 15 Jahren.« »Eine lange Zeit«, bemerkte Newman seufzend. »Die Tage vergehen indes still und angenehm genug in der Einsamkeit. Ich habe einen einzigen Anverwandten, einen Bruder, Mr. Knox, und sah ihn während der ganzen 15 Jahre kein einziges Mal. Nicht, dass wir in Unfrieden gelebt hätten, allein er wurde fern von hier in die Leere getan, verheiratete sich und vergaß unter neuen Verbindungen und Neigungen eine unbedeutende kleine Person, wie ich bin, was auch sehr natürlich war. Meinen Sie nicht, ich wollte mich darüber beklagen? Denn ich dachte immer bei mir selbst, es ist eben ganz in Ordnung. Der gute, liebe John schlägt sich durch die Welt, hat eine Frau, der er seine Sorgen anvertraut, und Kinder, die ihn umspielen. Also helfe Gott ihm und den Seinigen und gebe, dass wir uns einst alle wiedersehen, wo es keine Trennungen mehr gibt. Aber was meinen Sie, Mr. Knox? Er kam endlich nach London und ruhete nicht, bis er mich aufgefunden hatte. Und da saß er auf dem nämlichen Stuhle und weinte vor Freude, mich wiederzusehen, wie ein Kind, und ich musste mit ihm nach seinem Wohnorte reisen. Er hat ein schönes Haus mit einem großen Garten und ich weiß nicht wie viel Äckern und einen Livreebedienten und Kühe, Pferde, Schweine und der Himmel mag wissen, was sonst noch alles. Er bat mich, mein ganzes Leben lang dort zu bleiben, und dasselbe taten seine Frau und die vier Kinder, von denen sie das älteste vor 8 Jahren nach mir genannt hatten. Ich blieb ganze 4 Wochen, ach, und habe mich nie, niemals so selig gefühlt. Die gute kleine Malerin bedeckte hier das Gesicht mit ihrem Tuche und schluchzte laut, denn sie hatte noch keine Gelegenheit gehabt, ihrem Herzen Luft zu machen, und es war übervoll. Aber potztausend, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort, trocknete die Augen ab und steckte mit großer Hast und Geschäftigkeit ihr Tuch wieder ein. »Wie närrisch ich Ihnen vorkommen muss, Mr. Knox. Ich würde auch gar nichts von dem allen gesagt haben, wenn ich mich nicht hätte darüber erklären müssen, warum ich Miss Nickleby nicht gesehen.« »Sehen Sie die alte Dame?« fragte Newman. »Sie wollen sagen, Mrs. Nickleby? Hören Sie, Mr. Knox, wenn Sie bei ihr gut angeschrieben sein wollen, so nennen Sie sie nicht wieder die alte Dame, denn ich glaube, sie würde es eben nicht mit großem Wohlgefallen hören. Ich sah sie, ja, ging vorgestern Abend zu ihr, allein sie trug die Nase sehr hoch und war so vornehm zurückhaltend und so geheimnisvoll, dass ich nicht wusste, was ich aus ihr machen sollte. Und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich wurde verdrießlich, nahm auch einen hohen Ton an und empfahl mich ziemlich steif und kühl. Ich glaubte, dass sie sich bald besinnen würde, sie ist aber nicht hier gewesen. Und Miss Nickleby? Sie hat in meiner Abwesenheit 2-mal nach mir gefragt. Ich fürchtete, dass sie es nicht gern sehen möchte, wenn ich sie unter ihren vornehmen Umgebungen aufsuchte, und nahm mir daher vor, ein paar Tage zu warten und, wenn sie sich nicht wieder sehen ließe, zu schreiben. »Ah«, rief Newman und zog und zerrte an seinen Fingern. »Doch Sie müssen mir erzählen, was Sie von der Mutter und Tochter wissen«, sprach Miss La Creevy weiter. »Und wie befindet sich der alte, eselhafte Brummbär von Golden Square?« »Natürlich wohl, solchen Leuten fehlt nie etwas. Doch ich denke weniger an seine leibliche Gesundheit. Was tut er? Wie benimmt er sich gegen seine Familie?« »Gott verdamm ihn«, rief Newman, seinen geliebten Hut auf den Boden schleudernd, »aus. Wie ein Halunke, wie ein Satan.« »Barmherziger Himmel, Mr. Knox, Sie erschrecken mich ja ganz«, rief Miss La Creevy erblassend. »Ich würde ihn gestern Nachmittag abgebläut haben, wenn ich gedurft hätte«, sagte Newman unruhig hin- und herrückend und die Faust vor einem Porträt Mr. Cannings über dem Kaminsimse schüttelnd. »Ich war sehr nahe daran und musste mir die Hände in der Tasche mit Gewalt festhalten. Aber ich weiß, dass ich's noch tun werde in dem kleinen Zimmer und würd's längst getan haben, wenn ich nicht gefürchtet hätte, das Übel Ärger zu machen. Ich werde mich mit ihm einschließen und meinen Ingrim noch vollkommen an ihm auslassen vor meinem Ende. Ich weiß es so gewiss als... Und ich werde schreien, wenn Sie nicht ruhiger werden, Mr. Knox«, unterbrach Miss La Creevy. »Ich kann es wahrhaftig nicht lassen.« »Gleichviel«, sagte Newman aufspringend und heftig erzürnt auf- und ablaufend. »Er kommt heute Abend. Ich schrieb ihm, um ihm alles zu sagen. Er lässt sich's nicht träumen, dass ich's weiß, dass ich mich darum kümmere, der hinterlistige Bösewicht. Aber ich werde ihm den Strich durch die Rechnung machen. Ich, Newman Knox. Hoho, der Schurke!« Er gebärdete sich bei diesen Worten so wütig und zugleich so merkwürdig, als man es wohl je von einem menschlichen Wesen gesehen, focht auf das Heftigste gegen die Miniaturbildchen an der Wand und bautzte sich dann wieder, wie um die Illusion zu verstärken, ebenso heftig auf den Kopf, bis er endlich erschöpft und atemlos auf seinen Stuhl wieder niedersank. »So«, sagte er, seinen Hut wieder aufnehmend, »das hat mir wohlgetan. Ich fühle mich jetzt leichter und will Ihnen nun alles erzählen.« Er hub sogleich an, erzählte, was er wusste, und schloss damit, dass er Nicholas heimlich geschrieben. Der kleinen Miss La Creevy Entrüstung war nicht geringer als die seinige, obwohl sie dieselbe weniger exzentrisch an den Tag legte. Wäre Ralph Nickleby in dem Augenblick hereingetreten, so fragt es sich, ob er nicht in ihr eine gefährlichere Widersacherin gefunden hätte als in Newman Knox selbst. »Gott verzeihe mir, dass ich so spreche«, sagte sie zum Beschluss ihrer Zornreden, »aber es ist mir wirklich, als ob ich mir ein Vergnügen daraus machen könnte, ihm hiermit das Herz zu durchbohren.« Die Waffe, welche Miss La Creevy in der Hand hatte, war keine sehr fürchterliche und in der Tat nicht mehr, noch weniger als ein Bleistift. Als sie indes ihren Irrtum gewahrte, vertauschte sie den Stift mit einem Perlmutter-Ruchtmesser und vollführte damit zu sinnbildlicher Betätigung ihrer Mordgedanken einen Stoß in die Luft, der die Krume eines Labots ziemlich unversehrt gelassen haben würde. »Sie wird nicht länger als bis morgen bleiben, wo sie ist«, sagte Newman. »Das ist wenigstens ein Trost.« »Bleiben«, rief Miss La Creevy aus, »sie hätte das Haus schon längst verlassen sollen.« »Wenn wir früher gewusst hätten, was wir jetzt wissen. Auch konnte eigentlich niemand einschreiten als ihre Mutter oder ihr Bruder. Die Mutter ist nur gar zu schwach. Der liebe junge Mensch wird heute Abend hier sein.« »Um des Himmels willen, Mr. Knox, er wird ein Unglück anrichten, wenn Sie ihm sogleich alles sagen.« Newman ließ von seinem Händereiben ab und nahm eine gedankenvolle Miene an. »Verlassen Sie sich darauf«, fuhr Miss La Creevy ängstlich und dringend fort, »wenn Sie ihn nicht mit sehr großer Vorsicht von der Lage der Dinge in Kenntnis setzen, so vergreift er sich an seinem Onkel oder einem der vornehmen Buben, stürzt dadurch sich selbst in das Verderben und bereitet uns allen den endlosesten Kummer.« »Daran habe ich noch gar nicht gedacht«, sagte Newman, und seine Mienen wurden immer bedenklicher. »Ich kam zu Ihnen, um Sie zu bitten, seine Schwester aufzunehmen, falls er sie zu Ihnen brächte. Allein, es ist noch weit wichtiger, dass Sie die größte Vorsicht beobachten. Sie hätten es früher bedenken sollen.« »Aber was kann ich tun? Wenn er davon spricht, Sie auf Pistolen zu fordern, so würde ich nur sagen können, ja doch, es geschieht Ihnen recht.« Miss La Creevy konnte sich hierbei eines kleinen Aufschreis nicht enthalten und ruhte nicht eher, als bis ihr Newman das feierlichste Versprechen gegeben hatte, alles aufzubieten, was in seinen Kräften stände, Nicholas Thorne zu besänftigen. Sie beriet darauf mit ihm, wie dem jungen Manne die Vorgänge am besten mitgeteilt werden könnten, die sein Herüberkommen notwendig gemacht hatten. »Er muss Zeit haben, sich abzukühlen, ehe es ihm möglich ist, etwas zu tun«, sagte Miss La Creevy. »Das ist von der größten Wichtigkeit. Sie dürfen ihn erst spät am Abende sprechen.« »Er wird aber zwischen 6 und 7 Uhr da sein«, entgegnete Newman. »Ich kann nicht schweigen, wenn er mich befragt.« »So müssen Sie ausgehen, Mr. Knox, und erst gegen Mitternacht zurückkehren.« »Dann wird er stracks hierher kommen. Das glaube ich selbst, aber er soll auch mich nicht zu Hause finden. Ich gehe zu Mrs. Nickleby, söhne mich mit ihr aus und bitte sie, mich ins Schauspielhaus zu begleiten. Er kann dann nicht einmal erfahren, wo seine Schwester wohnt.« Dieser Rat erschien als der beste. Newman musste noch viele sorgsame Warnungen und Bitten anhören und kehrte endlich nach Golden Square zurück, zahllose Möglich- und Unmöglichkeiten erwägend, mit welchen er sein Hirn auf das Grausamste abmarterte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. Oktober 2024.